frischer Wind, anfangs stürmische Böen und am Donnerstag lockere Bewölkung und nur noch vereinzelt Schauer. Die Zeit 19.05 Uhr. WDR 3 Hörspiel. Zu jung fürs Autofahren kennen wir, auch zu jung fürs Wählen oder Alkohol trinken, aber zu jung fürs Telefonieren? Genau das passiert Baumann, der Hauptfigur in unserem heutigen Hörspiel, zu dem ich Sie ganz herzlich begrüße. Die Behörden meinen es nicht gut mit ihm, seine Stimme sei zu jung fürs Telefonieren. Ja, und als Konsequenz bleibt er nur der amtliche Entzug der Telefonstimme und die Frage, ob Baumann jemals wieder telefonieren kann. Zu jung für eine eigene Hose, so heißt das Hörspiel von Eugen Igner und dabei ist grotesker Humor garantiert, denn der Autor ist ein Meister des Absurden und langjähriger Mitarbeiter beim Satiremagazin Titanic. Viel Spaß! Schläfst du? Was? Wie? Habe ich was verpasst? Wir haben Musik gemacht. Waren wir gut? Ging so. Was habe ich denn gespielt? Zither. Nicht Ukulele? Nein, ich habe Ukulele gespielt. Wie man sich täuschen kann. Was hast du denn da? Eine Spezialschallplatte. Eine Aufnahme unserer Musik? Ich weiß nicht, was drauf ist. Steht es nicht drauf? Nein. Warum nicht? Weil jedes Mal, wenn die Spezialplatte abgespielt wird, etwas anderes zu hören ist. Interessant. Spiel sie doch mal ab. Ich bin neugierig. Wie du willst. Hallo. Mein Name ist Baumann. Ich räume Schnee. Und zwar immer. Ob Sommer oder Winter, ich räume Schnee. Jeden Morgen und jeden Abend. Manchmal auch mittags. Oh. Da kommt das städtische Schneeräumfahrzeug. Nein, das ist nicht das Schneeräumfahrzeug, sondern der Lautsprecherwagen der Regierung. Stimmt das ja nicht, was ich vorhin gesagt habe. Genau genommen räume ich nicht immer Schnee. Manchmal telefoniere ich auch. Heute zum Beispiel will ich mal Frau Leibniz, meine Nachbarin, anrufen. Mit der habe ich noch nie telefoniert. Achtung, Achtung! Sehr geehrte Damen und Herren, wir können leider noch nichts Genaues sagen. Bestimmt wieder so ein ekelhafter Reklameanruf. Leibniz. Tag, Frau Leibniz. Hier ist Baumann. Wer? Baumann. Ich bin der, der immer Schnee räumt. Ich bin der, der immer Schnee räumt. Ach, Herr Baumann, ich hätte Sie nie erkannt. Sie klingen ja am Telefon so jung. Ja, das sagt man mir immer wieder. Ja, es ist sensationell, wie jung Ihre Stimme am Telefon klingt. Das müsste man mal der Regierung mitteilen. Vielleicht brauchen Sie dann keine Steuern mehr zu zahlen. Meinen Sie? Meinen Sie? Ja, klar. Das mache ich für Sie. Sehr nett von Ihnen. Na, dann danke ich Ihnen auch sehr, Frau Leibniz. Gern geschehen, Herr Baumann. Tschüss. Schönen Tag noch. Tschüss. Schönen Tag noch. Danke gleichfalls. Hallo? Ist da die Regierung? Hier, Leibniz, ich weiß was. Achtung, Achtung! Ansage! Zu jung für eine eigene Hose! Von Eugen Igner! Musik Leopold Murt! Regie Annette Kurt! Schneeflöckchen, Weißröckchen, Wahnsinn! kannst du geschneidet, malst Blumen und Blätter. Abends, wenn ich mit Schneeräumen fertig bin, suche ich die stille Landschaft auf und halte Zwiesprache mit einem großen Klumpen auf der Heide. Abend, Klumpen. Abend, Baumann. Zeit für unsere abendliche Zwiesprache, was? Wie spät ist es denn? Schon nach 8. Ja, dann? Gibt's was Neues? Kann man schon was Genaues sagen? Leider nicht. Die Regierung tappt noch völlig im Dunkeln. Aber von deiner Telefonstimme gibt es Neuigkeiten. Von meiner Telefonstimme? Ja, du weißt ja, dass sie sehr jung klingt. Das sagt man mir immer wieder. Sie klingt ein bisschen zu jung. Und das hat dir jetzt Ärger eingebracht. Aufmachen! Polizei, es gibt Ärger. Was ist denn los? Du klingst zu jung. Was soll das heißen? Dass du einen Vormund brauchst. Quatsch! Wohl. Wie soll das denn gehen? Und der Vormund wird vom Gericht bestellt. Hört, hört! Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Schläfst du? Ich? Was? Nein, nein, nein, nein. Ich wollte soeben die Augen öffnen und... Wer sind Sie? Dein Vormund. Wie kommen Sie dazu, mich zu duzen? Und was heißt mein Vormund? Warte, da kommt der Lautsprecherwagen. Vergiss nicht, was du sagen wolltest. Sehr geehrte Damen und Herren, wir können leider noch nichts Genaues sagen. Deshalb sollte ich einen Vormund brauchen. Weil du so jung bist. So sträflich jung. Du bist so jung, dass du noch nicht einmal eine eigene Hose besitzt. Stimmt. Ich teile mir eine mit zwei Mädchen. Das eine spielt Zither, das andere Ukulele. Naja, eigentlich teilen sich die beiden Mädchen die Hose ganz allein. Soll das heißen? Du hast gar keine Hose an? Ich fürchte ja. Um diese Uhrzeit noch auf der Straße. Und ohne Hose. Du brauchst wirklich einen Vormund. Na, warte. So. Für heute bin ich mit dem Schneeräumen fertig. Zeit, jemanden anzurufen. Ich will doch mal Frau Leibniz fragen, ob sie bei der Regierung etwas erfahren konnte. Leibniz? Ja, hallo Frau Leibniz, hier ist Baumann. Ich wollte Sie fragen, hallo? Sie... Ja? Hallo, Frau Leibniz? Hallo? Ja, können Sie mich nicht hören? Hallo? Ja, ich bin's, Baumann. Nix. Ist mein Telefon defekt oder das von Frau Leibniz? Baumann? Baumann? Ja, hallo, Alfred! Hallo. Hallo. Hallo, Baumann? Mensch, Alfred! Bist du da? Hallo, hier ist Hörst Alfred. Du mich nicht? Kaputt. Ich müsste die Störungsstelle anrufen. Aber da wird man mich auch nicht hören. Oh. Was jetzt? Es ist was ganz Dummes passiert, Klumpen. Mein Telefon ist defekt. Nein, es ist komplizierter. Die Menschen, mit denen du telefonierst, hören dich nicht, weil deine Telefonstimme weg ist. Meine Telefonstimme ist weg? Sie wurde aus dem Verkehr gezogen und einem Vormund übergeben, weil sie zu jung klingt. Weil, Also so geht's ja nicht. Ich muss doch telefonieren können. Ich will meine Telefonstimme wiederhaben. Der Vormund hat sie verkauft. Verkauft? Meine Telefonstimme? An wen? An Wissenschaftler. Auf irgendeinem Versuchsmond. Hey. Hallo. Schläfst du? Ich? Was? Nein. Ich wollte soeben die Augen öffnen und die Schönheit der Landschaft in mich aufnehmen. Und wer sind Sie? Ingenieur Heckel. Ich komme, um dich abzuholen. Du bist mein neuer Assistent. Wohin gehen wir? Zur Forschungsstation, wo wir alle arbeiten. Darf ich bekannt machen, das ist unser neuer Mitarbeiter, der junge Herr Baumann. Dr. Brandenburg, starke Raucherin. Dr. Bartok, Zoologe. Angenehm. Auf gute Zusammenarbeit, meine Herrschaften. Auf gute Zusammenarbeit. Prost! Du bist noch zu jung für Sekt. Komm mit, ich zeig dir deine neue Arbeit. Aufmachen! Polizei, es gibt Ärger! Was ist los? Herr Baumann? Ja? Ich habe es in der Mitteilung, dass gegen Sie Anklage erhoben werden soll. Anklage? Gegen mich? Warum? Ihnen wird fortgesetzter Verstoß gegen das Jugendschutzgesetz zur Last gelegt. Wie bitte? Sie sollen jahrelang eine minderjährige Telefonstimme beschäftigt haben. Von beschäftigt kann ja wohl keine Rede sein. Sie war einfach da. Automatisch. Automatisch. Und Sie haben sich nichts dabei gedacht? Herrgott, nein. Ich habe meine Telefonstimme noch nie gehört. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Ihre Telefonstimme ist jedenfalls minderjährig. So viel steht fest. Dass sie so jung klingt, wusste ich überhaupt nicht, bis es meine Nachbarin Frau Leibniz gesagt hat. Diese Frau Leibniz hat die Regierung auch auf dieses Phänomen aufmerksam gemacht. Ach, und die Regierung erhebt nun Anklage gegen mich? Nein. Der Vormund Ihrer Telefonstimme. Der? Ausgerechnet der verklagt mich? Ist ja unglaublich. Wissen Sie, was dieser saubere Vormund getan hat? Nein. Nein. Hören Sie gut zu. Er hat meine minderjährige Telefonstimme, sein Mündel, verkauft. Und nun hat dieser Verbrecher die Stirn, mir eine Klage anzuhängen? Ich hab ja gesagt, es gibt Ärger. Wir überprüfen die Beleuchtung in der Landschaft und ersetzen defekte Lampen durch neue. Ach, deshalb ziehe ich diesen Handwagen mit den vielen Glühbirnen, Herr Ingenieur Hecke. Hierzulande herrscht eine schwere Sonderform der Entropie, weshalb vor allem Glühbirnen sehr schnell kaputt gehen. Ja, einigen Beleuchtungseinrichtungen ist der Defekt deutlich anzusehen. Du wirst bald Nachschub aus der Glühbirnenfabrik holen müssen. Was mache ich denn jetzt, Klumpen? Blöde Geschichte, das. Du brauchst dringend Rechtsbeistand. Weißt du einen Anwalt für mich? Geh mal zu Schröll. Schröll und Partner. Frau Schröll kann dir sicher helfen. Selbstverständlich werde ich Sie vertreten, Herr Baumann. Ich muss nur vorher einen Präzedenzfall heraussuchen. Damit wir uns richtig verstehen, Frau Schröll, es geht mir nicht nur darum, dass die Klage abgewehrt wird, sondern ich will auch meine Telefonstimme wiederhaben, egal wie sie klingt. Zu diesem Zweck müssen Sie Ihrerseits den Vormund verklagen. Können Sie beweisen, dass er Ihre Telefonstimme verkauft hat? Beweisen? Werden große Klumpen auf der Heide als Zeugen akzeptiert? Ich fürchte, nein, Herr Baumann. Sie müssen schon für Beweise sorgen, sonst kann ich nichts für Sie tun. Ja, dazu muss ich Kontakt mit den Wissenschaftlern auf dem Versuchsmond aufnehmen. Aber ich kann doch ohne Telefonstimme nirgendwo anrufen. Ja, dann müssen Sie sie persönlich aufsuchen. Das ist sowieso besser. Telefonieren wird heutzutage stark überschätzt, glauben Sie mir. Ja, gut. Wenn ich anders nicht zu meinem Recht komme, dann reise ich eben zu diesem Versuchsmond. Ja, viel Erfolg. Die Busse fahren stündlich, immer um 9 nach. Nächste Haltestelle, Versuchsmond. Da wäre ich also. Was für eine Einöde. Vielleicht kommt der Name Versuchsmond daher, dass die Gegend versucht, ein Mond zu sein. Naja, wenigstens liegt kein Schnee. Ansonsten sieht hier fast alles so aus wie auf der Erde. Nur das Tageslicht ist irgendwie komisch. Und diese erstaunlich vielen Laternen. Bei Nacht muss diese Gegend sehr gut ausgeleuchtet sein. Wozu aber, wenn hier doch nichts ist? Also, hier bleibe ich nicht länger als unbedingt nötig. Kommt da schon wieder ein Bus? Oh Mann, am liebsten würde ich sofort zurückfahren. Nein, das ist der Lautsprecherwagen der Regierung. Auch wie auf der Erde. Wo finde ich bloß diese Wissenschaftler? Na, gut, dass ich für alle Fälle meinen Schneeschieber mit integriertem Navigationssystem dabei habe. Bitte Zieleingabe machen. Gut. Forschungsstation. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Ich muss was falsch gemacht haben. Nochmal. Bitte Zieleingabe machen. Forschungsstation. Wissenschaftler. Versuchsmond. Sie sind da. Ja, ja, ich weiß, dass ich hier bin. Aber wo muss ich hin? Sie haben Ihr Ziel erreicht. Oh, Mann, das ist ja eine große Hilfe. Wo wären wir ohne diese wunderbare Technik? Sie haben Ihr Ziel erreicht. Sie haben Ihr Ziel. Ja, fein. Und jetzt? Auf den Boden werfen und schreien? Sie haben Ihr Ziel erreicht. Nun reich mir welche rauf. Da machen sich ja plötzlich zwei Gestalten an den Laternen zu schaffen. Arbeiter, wie es aussieht. Na, die werde ich nach dem Weg fragen. Gib mir noch ein paar Glühlampen. Nicht zu fassen, wie viele schon wieder kaputt sind. Scheiß Entropie! Guten Tag, Baumann! Tag! Entschuldigen Sie bitte, ich bin soeben angekommen und kenne mich hier überhaupt nicht aus. Können Sie mir vielleicht sagen, wo ich die hiesigen Wissenschaftler finde? In der Forschungsstation, wo Sie alle Ihre Versuche machen. Und wo ist diese Forschungsstation? Na, Sie haben doch einen Schneeschieber dabei. Hat der kein Navigationssystem? Ja, ich fürchte, der funktioniert nicht. Dann muss es eben ohne gehen. Sehen Sie das Haus da? Kurz vor dem Horizont? Ach, das da ist ein Haus? Ich dachte, das wäre ein Mondkrater. Na, wie auch immer. Da finden Sie die Wissenschaftler. Vielen Dank. Sehr freundlich. Wiedersehen. Wiedersehen. Gib mir mehr Glühbirnen, Junge. Die Dinger sterben ja nur so weg, bevor ich sie einschrauben kann. Das ist also die Forschungsstation. Ein Krater, der versucht, wie ein Haus auszusehen. Sind die Wissenschaftler da? Ja, bitte? Sie? Ja, uns sind die Glühbirnen ausgegangen. Für heute ist Feierabend. Aber ich habe Sie doch gerade erst nach dem Weg gefragt. Da standen Sie noch auf der Leiter. Wie können Sie dann jetzt schon hier sein? Ich bin Ingenieur. Ich kenne eine zeitliche Abkürzung. Was kann ich für Sie tun? Also, mein Name ist Baumann. Mir ist zu Ohren gekommen, Sie hätten kürzlich eine minderjährige Telefonstimme gekauft. Meine Telefonstimme, genau genommen. Sprechen Sie von meinem neuen Assistenten? Der ist übrigens ein Namensvetter von Ihnen. Ach, dann war das vorhin meine Telefonstimme, die Ihnen die Glühbirnen gereicht hat? Ja, ja, mein Assistent. Haben Sie ihn gekauft oder nicht? Auf ganz legale Weise. Eben nicht! Was dieser Vormund da getan hat, war kriminell. Es war formal alles völlig korrekt. Formal korrekt, wenn ich das schon höre. Der Sklavenhandel war auch formal völlig korrekt. Ich bitte Sie, der junge Herr Baumann, den Sie als Telefonstimme beschäftigt haben, ist minderjährig. Da musste der Vormund doch eingreifen. Ach, und was tun Sie? Sie beschäftigen einen minderjährigen Assistenten. Wo ist da bitte schon der Unterschied? Herr Baumann, zunächst einmal wird Assistent ganz anders buchstabiert als Telefonstimme. Ach, Schluss mit den Alfanzereien! Jetzt passen Sie mal gut auf! Dieser Schneeschieber hier macht mich zu einem ziemlich gefährlichen Mann. Dazu kommt, dass ich ein frustrierter und verärgerter Mann bin. Können Sie verstehen, worauf ich hinaus will? Soll ich Ihre Worte möglicherweise als Drohung interpretieren? Bitte tun Sie das. Dann betrachte ich unsere Unterhaltung als beendet. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass die Haustür, die Sie vor meiner Nase zuzuschlagen beabsichtigen, meinem Schneeschieber kein nennenswertes Hindernis bietet. Gleiches gilt für die Türen im Innern des Gebäudes. Sie werden also die Freundlichkeit besitzen, mir Ihr geschätztes Ohr zu leihen. Sie würden tatsächlich nicht vor Gewaltanwendung zurückschrecken? Im Allgemeinen verabscheue ich Gewalt. Gegenüber Individuen, die mich durch kriminelle Machenschaften schädigen, könnte ich mich jedoch zu affektbestimmten Handlungen hinreißen lassen. Kurz und gut, ich verlange meine Telefonstimme zurück. Schon gut, schon gut, schon gut. Kommen Sie erst mal rein. Sehr freundlich. Ingenieur Heckel, Ressort Beleuchtung. Ich werde Sie jetzt mit den anderen bekannt machen. Hallo, nur mal so zwischendurch. Wir sind auch noch da. Wir hören uns diese Platte an. Die Geschichte handelt irgendwie von... Also, ich will mal so sagen. Psst, hör zu. Meine Herrschaften. Wir haben Besuch in unserer Forschungsstation. Das ist Herr Baumann. Guten Tag. Frau Dr. Brandenburg, inzwischen noch stärkere Raucherin. Hallo. Angenehm. Herr Dr. Bartok, nach wie vor Zoologe. Guten Tag. Freut mich, Sie kennenzulernen. Herr Baumann kommt wegen meines neuen Assistenten. Der heißt doch auch Baumann, oder? Ist er vielleicht Ihr Sohn? Nein. Er ist meine Telefonstimme, die mir ein betrügerischer Vormund geraubt hat. Ich will sie wiederhaben. Notfalls mit Gewalt, wie mir Herr Baumann soeben versicherte. Eine juristisch äußerst heikle Angelegenheit. Abgesehen vom Juristischen, wie soll so eine Wiedervereinigung technisch gelöst werden? Interessante Frage übrigens. Vielleicht gibt es ja einen Spezialkleber. Ja, also zuallererst muss ja wohl mal festgestellt werden, ob mein Assistent tatsächlich die Telefonstimme dieses Herrn ist. Es könnte schließlich jeder daherkommen und das behaupten. Warum fragen Sie Ihren Assistenten nicht einfach? Ich wünsche eine Gegenüberstellung. Kann ja nicht schaden. Ist wahrscheinlich sowieso alles nur ein Irrtum. Na gut, gehen wir zu meinem Assistenten. Frau Dr. Brandenburg, Herr Dr. Bartok, kommen Sie bitte mit als Zeugen. Vorsichtig. Ist hier irgendwo ein Arsch weg? Warum sind du? Wieder im Gesang. Meiner Meinung nach ruht da kein Segen drauf. Er ist doch noch jung. Bei mir gäb's das nicht. Ja? Entschuldige, wenn wir dich stören. Hier ist ein Herr, der behauptet, du seist seine Telefonstimme, die ihm von deinem Vormund geraubt wurde. Stimmt das? Aber ich kann nichts dazu. Der Vormund ist schuld. Meine Güte, klingst du jung. Du hast doch bestimmt noch keine eigene Hose. Nein. Bis vor kurzem habe ich mir eine mit zwei Mädchen geteilt. Das eine spielte Zither. Das andere Ukulele. Ich bin gekommen, um dich zurückzuholen. Tut mir leid. Ich möchte nicht mehr zurück. Was? Ich will eine eigene Existenz haben und mich als Sänger verwirklichen und auf Tonträgern verewigen. Mit der Stimme? Nächste Frage. Wärst du bereit, vor Gericht gegen den Vormund auszusagen? Klar, jederzeit. Und Sie, meine Dame? Meine Herren, wären Sie auch dazu bereit? Auf keinen Fall. Wir würden uns doch selbst belasten, weil wir den Kleinen gekauft haben. Sehr richtig, das können Sie vergessen, Herr Baumann. Ich rufe jetzt meine Anwältin an. Ach nein, die kann mich ja nicht hören. Herr Heckel, erlauben Sie, dass Ihr Assistent mir als meine Telefonstimme assistiert? Naja, wenn es sein muss. Hilf bitte dem Herrn. Oh, mit mir kann man's ja machen. Kommen Sie mit, Sie können in meinem Labor telefonieren. Können wir die Freisprechanlage einschalten? Sicher. So, und du wiederholst gleich alles, was ich sage, verstanden? Ja, ja. Dann wähle ich jetzt. Anwaltsbüro Schröll, Schröll und Partner, guten Tag. Baumann hier, guten Tag. Könnte ich bitte Frau Schröll sprechen? Hallo? Hallo? Baumann hier, guten Tag. Könnte ich bitte Frau Schröll sprechen? Augenblick bitte, ich verbinde. Bleiben Sie dran! Bleiben Sie dran! Bleiben Sie dran! Hallo, Herr Baumann. Hallo, Frau Schröll. Hallo, Frau Schröll. Wie ich höre, haben Sie Ihre Telefonstimme wiedergefunden. Die klingt ja wirklich jung. Kein Wunder, dass sich da der Vormund eingeschaltet hat. Was haben Sie denn erreicht auf dem Versuchsmond? Also, es sieht so aus. Meine Telefonstimme würde gegen den Vormund aussagen. Die Wissenschaftler jedoch nicht. Was raten Sie mir? Ich rate Ihnen vor allem zu bleiben, wo Sie sind. Was? Was? Wieso? Der Vormund macht ernst. Sie werden steckbrieflich gesucht. Wenn Sie zurückkommen, werden Sie verhaftet. Das darf doch nicht wahr sein. Ich wünsche Ihnen alles Gute. War's das? Ich fürchte ja. Dann gehe ich wieder in mein Zimmer und setze mein Gesangsstudium fort. Nun stehen Sie ja ganz schön blöd da, Herr Baumann. Ausgesprochen blöd. Man möchte nicht mit Ihnen tauschen. Mein Gott, das ist ja entsetzlich. Wo soll ich denn jetzt bloß hin? Sie können bei uns bleiben. Das Essen wird schon für uns alle reichen. Oh, ich weiß nicht. Werde ich Ihnen auf Dauer nicht zur Last fallen? Können Sie sich irgendwie nützlich machen? Tja, ich bin es gewohnt, Schnee zu räumen. Das trifft sich doch hervorragend. Es wird sehr bald Winter sein und auf dem Versuchsmond pflegt es heftig zu schneien. Das könnte mir ein gewisses Heimatgefühl vermitteln. Dann hätten wir ja alle was davon. Abgemacht! Willkommen an Bord! Ich zeige Ihnen nachher, wo Sie sich mit Ihrem Schneeschieber einrichten können. Oh, ich bin Ihnen ja so dankbar. Ach, nicht der Rede wert. Erlauben Sie mir eine Frage? Bitte. Herr Dr. Bartok ist, wie ich höre, Zoologe. Mhm. Und was ist Ihr Spezialgebiet, Dr. Brandenburg? Außer Rauchen, meine ich. Ich versuche mich an einem Revokalisationsverfahren für Tonträger. Revokalisation? Was ist denn das? Ein Verfahren zur Wiederbeschaffung eigenmächtig entwichener oder von Stimmfängern geraubten Gesangsstimmen auf Tonträgern. Hier ein Beispiel. Ach ja. Ja, davon habe ich gehört. Man spielt eine Musikkonserve ab und plötzlich fehlt die Gesangsstimme. Mhm. Irgendwie erinnert mich das ein bisschen an den Raub meiner Telefonstimme. In der Tat, da besteht eine gewisse Parallele. Interessant. Lassen Sie mich nachdenken. Vielleicht ginge das. Warum auch nicht? Man könnte es versuchen. Was meinen Sie damit? Was könnte man versuchen? Vielleicht lässt sich das technische Prinzip der Revokalisation auf Ihren inneren Menschen anwenden. Sie meinen, dass ich auf diese Weise meine Telefonstimme wiederbekommen könnte? Es wäre jedenfalls ein spektakuläres Experiment. Ich glaube kaum, dass meine Kollegen etwas dagegen hätten. Nur zu! Alles für die Sache der Wissenschaft. Dazu sind wir schließlich hier. Solange ich meinen Assistenten dabei nicht verliere, soll es mir recht sein. Keine Sorge. Ich weiß schon, wie ich es machen werde. Zuerst müssen einige weitere Komponenten in die Versuchsanordnung integriert werden. Wesentlichen Schutzvorkehrungen. Um die zerebrale Telefonzentrale im Hippocampus der Probanden nicht zu schädigen. Sonst kann leicht eine Mittelharmonika durchbrennen. Das klingt aber nicht ungefährlich. Ist es auch nicht. Sehen Sie, der junge Herr Baumann muss ja in das komplexe System eingespeist werden. Mhm. Aber über die Stereoanlage, weil sonst die Sicherung rausfliegt. Mhm. Und dabei muss ich dann von Hand den Fixierer ausschalten. Kann ich den Vorgang irgendwie mit meinem Schneeschieber unterstützen? Nein, danke, das ist nicht erforderlich. Was glauben Sie, wann es soweit sein wird? Morgen. Schon morgen? Ja, gleich nach dem Frühstück können wir anfangen. Hey, hier schläfst du? Nein. Habe ich was verpasst? Gleich wird es spannend. Ach gut, dann habe ich ja noch nichts verpasst. Es dauert aber noch bis zum Frühstück, dann wollen sie... Hey du, du schläfst ja schon wieder. Guten Morgen, die Herren. Morgen, Herr Baumann. Morgen. Haben Sie Frau Dr. Brandenburg heute schon gesehen? Nein, bis jetzt noch nicht. Na, sie ist bestimmt in ihrem Labor und trifft letzte Vorbereitungen für das Experiment. Sind Sie schon aufgeregt, Herr Baumann? Nun, ich muss... Etwas Furchtbares ist geschehen. Was ist los? Sie sind ja gerade bleich. Um Himmels Willen. Kann ich vielleicht irgendetwas mit meinem Schneeschieber aus... Glauben Sie mir, es ist nicht meine Schuld. Er hat selbst... Wie hätte ich denn auch ahnen können, dass er... Nun beruhigen Sie sich doch erstmal. Komm, setzen Sie sich erstmal. Jetzt trinken Sie erstmal eine Tasse Kaffee. Ja, rauchen Sie erstmal eine. Tief durchatmen. Oh, danke, sehr freundlich. Das Experiment... Ja, was ist damit? Ist eine Störung aufgetreten? Eine Störung, ja. Die Sache ist geplatzt, hat sich erledigt. Oh nein, aber das ist doch kein Beinbruch. Also immer noch besser, als wenn jemand bei dem Versuch zu Schaden gekommen wäre. Also ehrlich gesagt, ich bin froh, dass mein Assistent... Herr Ingenieur Heckel, Sie haben keinen Assistenten mehr. Was? Wovon reden Sie? Meine Telefonstimme. Also, was ist denn nun passiert? Der junge Herr Baumann war so begierig, wie er es auszudrücken pflegte, sich auf Tonträger zu verewigen, dass er offenbar beschlossen hat, die Versuchsanordnung in meinem Labor für seine Zwecke zu missbrauchen. Und dann? Er muss sich letzte Nacht, während ich schlief, ins Labor geschlichen und an den Geräten zu schaffen gemacht haben. Oh, Schreck. Oh mein Gott. Der dumme Junge. Weiter, weiter. In völliger Unkenntnis. Der hochkomplexen technischen Verhältnisse hat er versucht, eine Aufnahme davon zu machen, wie er zu der Instrumentalbegleitung auf einem Tonträger sang. Der mit seiner Selbstverwirklichung. Mit der Stimme. Weiter, weiter. Sie müssen wissen, es war alles so angeordnet, dass er ins System eingespeist werden sollte. Über die Stereoanlage. Aber es war niemand da, um den Fixierer auszuschalten. Und deshalb ist er jetzt... Was ist da jetzt? Was ist da jetzt? In der Aufnahme gefangen. Auf den Tonträger. Oh, irreversibel. Nein. Leider doch. Meine Telefonstimme. Mein Assistent. Ich weigere mich, das zu glauben. Ich mich auch. Dann kommen Sie mit und überzeugen Sie sich selbst. Oh Gott. Schrecklich. Abstellen! Und da kriegt man ihn wirklich nie wieder raus? Nach dem derzeitigen Stand der Wissenschaft absolut unmöglich. Das ist hart. Ich werde nie wieder telefonieren können. Und ich muss jetzt die ganze Arbeit alleine machen. Bitte, meine Herren, verzeihen Sie mir. Wenn Sie mich wegen Vernachlässigung meiner Sorgfaltspflicht verklagen wollen, dann kann ich Sie nicht daran hindern. Ach, Unsinn! Wir müssen eine konstruktive Lösung finden. Hier ist Pragmatismus gefragt. Korrekt, Herr Dr. Bartok. Herr Baumann übernimmt die Stelle meines Assistenten. Nun ja, dann könnte ich mich, auch wenn es nicht schneit, dafür erkenntlich zeigen, dass Sie mir Asyl gewähren. Aber es muss doch einen Weg geben, die Stimme da wieder herauszubekommen. Kommen Sie mit, Herr Baumann. Ich zeige Ihnen Ihre neue Arbeit. Kommen Sie. Wir überprüfen die Beleuchtung in der Landschaft und ersetzen defekte Lampen durch neue. Deshalb ziehe ich diesen Handwagen mit den vielen Glühbirnen. Hierzulande herrscht eine schwere Sonderform der Entropie, weshalb vor allem Glühbirnen sehr schnell kaputt gehen. Ja, einigen Beleuchtungseinrichtungen ist der Defekt deutlich anzusehen. Wir werden bald Nachschub aus der Glühbirnenfabrik holen müssen. Wo ist sie denn? Zeige ich Ihnen, wenn es soweit ist. Gut. Darf ich als Assistent Fragen stellen? Wenn Sie mit Beleuchtung zu tun haben, ja. Was ist mit dem hiesigen Tageslicht? Ich finde es mit Verlaub etwas eigenartig. Das ist tierisches Licht. Tierisches Licht? Was soll denn das heißen? Na, was schon. Tiere machen das Licht. Und wenn sie schlafen gehen, wird es dunkel. Dr. Bartok als Zoologe kann Ihnen das genauer erklären. Diese Tiere würde ich gerne mal sehen. Das geht nicht. Niemand hat sie je gesehen. Woher weiß man denn dann, dass es Tiere sind, die das Licht machen? Ach, Schluss jetzt mit der Fragerei! Schon aufstehen? Es ist doch noch ganz dunkel. So ein Unsinn. Ich drehe mich noch mal rum. Och, was denn jetzt wieder? Da kann man da nicht mal in Ruhe schlafen. Ja, ist ja gut. Sollte das etwa wieder die Polizei sein? Ach, Sie sind's, Herr Ingenieur Hecke. Was gibt's denn? Das, was es jeden Morgen um diese Zeit gibt. Wir ziehen los und warten die Landschaftsbeleuchtung. Erinnern Sie sich? Ja, aber es ist doch noch dunkel. Über Nacht hat der Winter begonnen. Nun wird es ein Vierteljahr lang nicht mehr hell. Gar nicht mehr? Nein, die Tiere, die das Licht machen, halten jetzt Winterschlaf. Wie ärgerlich. Ja, gut, ich komme. Ziehen Sie die Wintersachen an. Ich habe keine dabei. Dann bringen Sie Ihren Schneeschieber mit. Es schneit. Schaufeln wird mir warm. Eigentlich bin ich jetzt in meinem Element. Wie schön für Sie. Für die Glühbirnen hingegen ist der Winter ganz schlecht. Sie müssen jetzt pausenlos leuchten, das erschöpft Sie schnell. Und durch die Kälte platzen Sie. Mehr Birnen. Geben Sie mir mehr Glühbirnen. Hier. Man kann überhaupt nicht so viele Birnen ersetzen, wie sie jetzt platzen. Verdammt, die ganze Landschaftsbeleuchtung droht auszufallen. Wie viele Ersatzbirnen haben wir denn noch? Na, jetzt keine mehr. Ja, warum haben Sie mir denn nicht rechtzeitig Bescheid gesagt? Ich hab's nicht übers Herz gebracht. Wir müssen sofort zur Glühbirnenfabrik und Nachschub holen. Los! Es wird immer dunkler. Ja, da müssen wir durch. Aber keine Sorge. Ich habe eine Taschenlampe dabei. Sie sind sicher, dass Sie den Weg finden? Ich gehe doch nicht zum ersten Mal zur Glühbirnenfabrik. Weiter. Allmählich werde ich hungrig. Vor dem Frühstück so viel Schnee zu räumen, ist anstrengend. In der Fabrik können Sie sich satt essen. Ich werde ein zweites Frühstück einnehmen, denn auf dem Rückweg wartet Schwerarbeit auf uns. Wir müssen jede einzelne Birne auswechseln. 5 leuchten noch. 4. Hoffentlich erreichen wir die Fabrik, bevor die Birne in Ihrer Taschenlampe auch den Geist aufgibt. Sie Pessimist, das ist ja furchtbar mit Ihnen. 3. Hören Sie auf, laut mitzuzählen. Dadurch wird es auch nicht besser. In der Glühbirnenfabrik bekommen wir heißen Kaffee, ja? Und Mürbeteiggebäck, Rosinenbrötchen, Pfannkuchen mit Quark und Marmelade. Und wir werden uns mit Glühbirnen eindecken, dass es brummt. Glühbirnen. Wussten Sie eigentlich, dass es korrekt Allgebrauchslampe heißt? Nein, man lernt nie aus. Oh, ich könnte Ihnen da viel erzählen. Und freuen Sie sich auch schon mal auf die Fabrikarbeiterinnen. Charmante, gebildete und anmutige Damen sind das. Allerdings können wir nicht lange bleiben. Schließlich haben wir für die Landschaftsbeleuchtung zu sorgen. Und jetzt? Jetzt kommt das große Solo für meine Taschenlampe. Na, ist das ein Lichtkegel? Da finden wir den Weg wie nix. Hier müssen wir irgendwo nach rechts oder nach links. Sie sind da. Sie sind da. Na, Prost. Als ob es nur künstliche Beleuchtung gäbe. Wir machen ein Feuer und gehen mit Fackeln weiter. Darauf hätten wir früher kommen sollen. Aber was wollen Sie denn als Fackel benutzen? Die leeren Glühbirnenschachteln, was sonst? Es geht nicht. Warum nicht? Es ist zu kalt. Das Feuer erfriert sofort. Nun stehen wir ja schön blöd da. Man möchte nicht mit uns tauschen. Sie sind doch Ingenieur. Fällt Ihnen nichts ein? Schwierig. Oh, ich bin ja gespannt, wie diese Geschichte ausgeht. Hören Sie mal. Der Lautsprecherwagen der Regierung. Der kommt ja wie gerufen. Wir sind gerettet. Herrlich, wie die Scheinwerfer die völlige Dunkelheit durchschneiden. Das sind mindestens 1000 Wattbirnen. Hallo. Winken Sie, Bauer. Hallo. Hallo. Hallo. Hier sind wir. Hallo. Sehr geehrte Damen. Furchtbar. Die beiden sind verloren. Das geht nicht. So einen Schluss will ich nicht hören. Ich könnte nie mehr ruhig schlafen. Wir müssen ihnen helfen. Hast du eine Idee, wie? Na, das war's dann wohl. Wir werden erfrieren, verhungern und in der Dunkelheit wahnsinnig werden. Ich gebe zu, es sieht nicht sehr gut aus. Doch sollten wir auch in dieser Lage nicht allzu schwarz sehen. Sie haben Nerven, jetzt noch Karlauer loszulassen. Hallo. Still. Hallo, ist da irgendwer? Hören Sie das? Was soll ich hören? Sie sich doch. Da ruft jemand. Hallo, ist da jemand? Tatsächlich. Enkel. Und sehen Sie? Da, ein Licht. Nein, zwei! Offenes Feuer, würde ich sagen. Hallo! Herr Heckel! Herr Baumann! Ja, hallo! Es klingt wie Dr. Brandenburg. Was für mal ist in der Welt? Hallo! Hier sind wir! Hier! Oh, welch ein Segen! Es wird heller! Wen bringt sie denn da alles noch mit? Gott sei Dank, beide noch am Leben. Ja. So sehen die also aus. Die kennen sie ja nur von der Schallplatte. Wo kommen denn die zwei Görn her? Diese jungen Damen haben mir freundlicherweise mit ihren Instrumenten geleuchtet und meine Zigaretten angezündet. Die Ukulele ist gleich alle. Wir sollten uns beeilen. Und wer ist das? Herr Baumanns Telefonstimme. Hallo. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Wieso? Stellen Sie sich vor, es ist mir nach einigen Versuchen doch noch gelungen, Ihre Telefonstimme von der Musikaufnahme zu trennen. Nein. Doch! Fragen Sie mich nicht wie, aber ich habe Sie da wieder rausgeholt. Genial! Das soll meine Telefonstimme sein? Jawohl. Ja, ich bin's, Baumann. Aber die hier ist doch viel älter und hat eine eigene Hose. Durch das traumatische Erlebnis des Gefangenseins in der Musikaufnahme ist sie stark gealtert. Es war die Hölle, kann ich euch sagen. Mir ist dabei auch die Lust zum Singen total vergangen. Nee. Ein erwachsener, vernünftiger Assistent kann mir wesentlich effektiver assistieren. Und was ist nun mit der Revokalisation, Frau Dr. Brandenburg? Können Sie meine Telefonstimme wieder mit mir verbinden? Ja, ja, das habe ich vor. Sobald wir in der Forschungsstation zurück sind. Oh Mann, dann kann ich ja jetzt doch wieder nach Hause und mein gewohntes Leben führen. Oh, herrlich. Mit einer erwachsenen Telefonstimme werde ich bestimmt keinen Ärger mehr haben. Genau. Oh. Das ist herrlich. Der Vormund kann uns mal. Moment mal, Moment mal. So einfach geht das aber nicht von wegen nach Hause. Glauben Sie vielleicht, ich wollte mich hier künftig allein mit der ganzen Arbeit abquälen? Das, lieber Herr Heckel, geht mich da nichts mehr an. Ach nein! Ich habe ein Anrecht auf einen Assistenten. Schließlich haben wir für ihn bezahlt. Unrecht gut gedeiht nicht, sagt der Volksmund. Und da hat er recht. Ach, reden Sie doch nicht so geschwollen daher. Bezahlt ist bezahlt. Einer bleibt hier. Oder beide. Wenn das mit der Revokalisation klappt. Verehrter Herr Ingenieur, ich möchte Sie höflichst daran erinnern, dass ich immer noch bereit bin, meiner Position mit diesem Schneeschieber Nachdruck zu verleihen. Unerhört! Polizei! Es gibt Ärger! Meine Herren, bitte mäßigen Sie sich. Es wird sich unter zivilisierten Menschen doch wohl eine Lösung für das Problem finden lassen. Was gibt es da zu tuscheln? Wir haben eine Lösung. Wie? Wenn unsere Instrumente restlos verbrannt sind, was bald der Fall sein wird, können wir nicht mehr als Musikerin arbeiten. Dann brauchen wir einen neuen Wirkungskreis. Und Glühbirnen finden wir ziemlich interessant. So? Wenn nicht sogar faszinierend. Wir wären gern Ihre Assistentinnen. Ihr? Wie alt seid ihr denn? Gibt es da wieder einen Vormund? Wir sind volljährig. Das können wir beweisen. Na, was habe ich gesagt? Zwei Assistentinnen. Das wäre eine Verdopplung der Arbeitsleistung. Aber wie sollen wir euch bezahlen? Das ganze Geld der Vormund. Ach, das macht nichts. Geld spielt für uns keine Rolle. Ja, dann? Dann wäre also alles geklärt. Los jetzt. Sehen wir zu, dass wir endlich zur Glühbirnenfabrik kommen. Ewig brennt die Zither nicht. Ja, natürlich. Gehen wir. Ich freue mich schon aufs Mürbeteiggebäck. Was soll ich erst sagen? Ich habe heute noch nicht gefrühstückt. Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du gescheit? Du wohnst in den Wolken, dein Leben ist so weit. Komm, setz dich ans Fenster, du lieblicher Schwern. Mal Blumen und Blätter, wir haben. Und wenn der ganze Schnee verbrennt, die Asche bleibt uns doch. Und wenn der ganze Schnee verbrennt, die Asche bleibt uns doch. Realisation Jürgen Glosemeier und Mechthild Austermann. Regieassistenz Fabian Fleischer. Regie Annette Kurt. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2012. Dramaturgie Simon Kamphans und Nathalie Jallis. Das war das WDR3-Hörspiel Zu jung für eine eigene Hose. Sie können es gerne nochmal nachhören oder runterladen im WDR3-Hörspielplayer oder aus dem WDR-Hörspielspeicher unter hörspiel.wdr.de. WDR 3 Kulturpartner. Coincidence im Theater Bielefeld. Mit dem neuen Chefchoreografen Simone Sandroni. Ich habe schon auf der Bühne gestanden, Schauspiel- und Opernregie geführt und eine Komödie geschrieben. Ich mag Veränderungen. Tanz als impulsive Antwort auf Musik. Kammermusik trifft auf traditionellen Jazz. Eine Reise durch 30 Jahre zeitgenössischen Tanz. Von Donnerstag bis Samstag im Theater Bielefeld. Mehr zu den Kulturpartnern.